Da sitzen also zwei Menschen, die in der Deprivation aufgewachsen sind, deren Eltern nicht an der Gesellschaft teilgenommen haben. Zwei Menschen, die als teilweise behindert gelten, die nie eine Chance hatten, jemals ein würdevolles Leben zu führen. Ein Leben also, in dem man in Schuhen mit nicht löchrigen Sohlen im Sommer durch Parks spaziert und sich ein Eis kauft. Und zwei Reporter sprechen mit diesen Menschen und fragen sich danach, ob man sie nicht doch etwas härter anfassen müsste. Ich frage mich, was das sein soll, die harte Tour. Morgens von der Polizei abgeholt werden und unter Aufsicht Straßen kehren oder Reportern die Koffer tragen? Und wer nicht spurt, Kopfschuss? Als ich mit einem der Reporter darüber telefonierte, mit einem Kollegen also, der mir nichts Böses gewollt hatte und den Menschen in seinem Text auch nicht, suchte ich nach Worten dafür, warum die Geschichte mich so aufgewühlt hatte. Ich versuchte zu erklären, dass Faulheit keine Kategorie mehr ist, wenn man über Menschen schreibt, die nie gelernt haben, sich in der Welt zu bewegen. Dass es anstrengend ist, arm zu sein. Anstrengend, sich permanent überall fremd zu fühlen. Anstrengend, im Leben nichts zu sein als ein verdammtes Problem.